Die südkoreanische Zeitung Minplus vom 10. Oktober brachte einen Artikel über die Kämpfe der Bewohner verschiedener Regionen Südkoreas, einschließlich der Stadt Gimpson vom Bezirk Nordgyeongsang gegen die SAT-Stationierung.